Jetzt wird sogar das Brot knapp in der Sowjetunion. Kein deutlicherer Beweis ist denkbar dafür, dass die Wirtschaft aus dem Ruder gelaufen ist. Sie wieder auf Kurs zu bringen, ist das Ziel der Herbstsitzung des Sowjetparlaments. Allerdings auf einen Kurs, der mit dem alten, der starren Planwirtschaft kaum mehr etwas gemein hat. Regulierte Marktwirtschaft heißt das Schlagwort. Inzwischen wird die Wirtschaftslage immer dramatischer. Aus Moskau, Roland Haug. Während die langen Warte- und Käuferschlangen vor den Läden und Kaufhäusern Moskaus ein Barometer für Gorbatschows Erfolgskurs der Perestroika, erstünde derzeit schlimm, sehr schlimm, um dessen Verlauf. Die Liste der begehrten Defizitwaren wird länger und länger. Sie reicht von der Zahnpasta bis zum Schuhwerk, von den völlig vom Markt verschwundenen Zigaretten bis zum Mangel an Brot, an Waschpulver und Seife. Begründet werden die akuten Engpässe mit Einschränkungen der Produktion und mit Importrestriktionen. Sieht man einmal von dem unglaublich rückschrittlich und ineffizienten Wirtschaftssystem der östlichen Supermacht ab, so gibt es noch einen weiteren Grund für die Verknappung aller Güter. Die Defizite werden von den Angestellten der Staatsläden künstlich erzeugt. Diese betrachten die angelieferten Waren als ihre persönliche Verfügungsmasse. Sie zweigen Artikel des persönlichen Bedarfs für sich ab. Die Waren landen dann auf dem schwarzen Markt. Dort sind sie fünfmal teurer. Nun sucht der oberste Sowjet der UdSSR nach einem Ausweg aus der Krise. Das sowjetische Parlament will heute über das umstrittene Programm des Ministerpräsidenten Ryschkow für den Übergang der maroden Ökonomie in eine, wie es heißt, vom Staat regulierte Marktwirtschaft beraten. Nur noch ganz am Rande wird Ryschkow auf das Alternativprogramm des Reformökonomen Schatalin eingehen. Schatalin setzt sich für eine beschleunigte Einführung der Marktwirtschaft ohne Wenn und Aber ein. Präsident Gorbatschow hatte bei mehreren Treffen mit Wirtschaftsexperten und Vertretern der Teilrepubliken versucht, beide Konzepte miteinander zu verschmelzen. Ohne Erfolg, wie man weiß. Nun werden die Stimmen heißer und der Puls geht schneller. Für die in der interregionalen Gruppe zusammengeschlossenen, entschiedenen Reformer forderte der Leningrader Bürgermeister Anatoli Sobchak, dass sich das Kabinett Ryschkow im Zentralparlament der Vertrauensfrage stellen soll. Die Bilanz der bisherigen Wirtschaftsreformen in der UdSSR ist absolut negativ. Da ist nichts, was vorgezeigt, da ist nichts, was als Basis für die nächsten Schritte dienen könnte. Wirtschaftspolitisch ist so aus der Sowjetunion eine Art Niemandsland geworden. So hat es Gorbatschow fertiggebracht, die zentrale Planung etwas aufzulockern. Doch er hat sich nicht dazu durchringen können, den entstandenen Freiraum mit wahrhaft marktwirtschaftlichen Elementen zu füllen. Dabei hätte Gorbatschow durchaus die Macht, die Wirtschaftsreform voranzutreiben. Das von ihm initiierte Präsidialsystem war vor allem damit begründet worden, nur so lasse sich die Wirtschaftsreform konsequent verwirklichen. In der DDR werden immer mehr Offiziere im besonderen Einsatz enttarnt, die im Auftrag des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes tätig waren. Innenminister Distel entließ heute 8 von ihnen aus seinem Ministerium. 2 weitere mutmaßliche Stasi-Leute seien beurlaubt worden, wurde in Ost-Berlin offiziell mitgeteilt. Das Ministerium betonte, es sei jedoch eindeutig festgestellt worden, dass es keinen dieser Offiziere im Umfeld Distels gegeben habe oder gebe. Regierungssprecher Gehler gab bekannt, auch andere Ressorts seien nach den Erkenntnissen des Volkskammer-Sonderausschusses zur Stasi-Auflösung mit Ex-Agenten durchsetzt. Im Pressestab des Ministerrats seien 14 Personen als frühere Stasi-Angehörige enttarnt worden. 4 von ihnen hätten das Amt bereits verlassen, die restlichen 10 seien sofort beurlaubt worden. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Der sowjetische Präsident Gorbatschow tritt dafür ein, die Marktwirtschaft in der UdSSR schnell einzuführen. Im Parlament in Moskau sprach sich Gorbatschow für ein Reformprogramm aus, das den Übergang von der Plan zur Marktwirtschaft innerhalb von 500 Tagen vorsieht. Gleichzeitig zog er seine Unterstützung für einen Reformvorschlag von Ministerpräsident Ryschkow zurück, der noch einige Elemente der Planwirtschaft enthielt. Ryschkow selbst kündigte inzwischen seinen Rücktritt für den Fall an, dass die Abgeordneten im obersten Sowjet der UdSSR den Ideen der Radikalreformer folgen sollten. Als Regierungschef sehe er sich außerstande, den Plan gegebenenfalls zu verwirklichen. Das Parlament der Russischen Republik stimmte heute bereits dem Entwurf für radikale wirtschaftliche Reformvorhaben zu, den eine Expertengruppe unter Führung des Wissenschaftlers Schatalin ausgearbeitet hatte. Der oberste Sowjet der UdSSR hat am Abend die Ergebnisse des amerikanisch-sowjetischen Gipfels von Helsinki und das Vorgehen Moskaus in der Golfkrise mit großer Mehrheit gebilligt. Wie die Nachrichtenagentur TASS meldete, hatte Außenminister Schewardnadze die Abgeordneten zuvor über das Treffen der Präsidenten Bush und Gorbatschow informiert. Dabei musste sich Schewardnadze zahlreichen Fragen über die Anwesenheit sowjetischer Militärberater im Irak stellen. Er erklärte, nur 90 bis 95 reine Militärfachleute seien im Irak verblieben. Darüber hinaus würden sich etwa 5.800 Zivilexperten in der Krisenregion aufhalten. Die Verluste der Sowjetunion durch den Golfkonflikt bezifferte der Minister auf rund 800 Millionen Dollar. Einen Tag nach dem Tod von Präsident Doe sind heute in der liberianischen Hauptstadt Monrovia wieder schwere Kämpfe zwischen regierungstreuen Verbänden und Rebellen aufgeflammt. Auf die letzten Anhänger Doe's werde Jagd in allen Straßen gemacht, hieß es in Rundfunkberichten. Schüsse fielen vor allem in der Nähe des Präsidentenpalastes, den die Leibwache des toten Präsidenten zu einer regelrechten Festung ausgebaut haben soll. Rebellenführer Johnson hat sich unterdessen selbst zum Übergangspräsidenten Liberias ausgerufen. Gegen ihn, der mit seinen Verbänden den größten Teil der Hauptstadt kontrolliert, sollen 10.000 Mann kämpfen, die der Chef der größten Rebellengruppe Taylor mobilisiert hat. Der Vizepräsident des Afrikanischen Nationalkongresses Mandela hat die südafrikanische Regierung aufgefordert, die Welle der Gewalt unter den Schwarzen des Landes einzudämmen. Nach einem Gespräch mit Präsident de Klerk sagte Mandela am Abend in Pretoria, der Annäherungsprozess zwischen Schwarzen und Weißen sei gefährdet, falls die Regierung nicht handle. Er habe gegenüber de Klerk darauf hingewiesen, dass die Anhänger des ANC sich bewaffnen wollten, um sich gegen die Angriffe der Zulu-Organisation Inkatha zu wehren. In der vergangenen Nacht waren bei blutigen Auseinandersetzungen in schwarzen Siedlungen rund um Johannesburg erneut 28 Menschen ums Leben gekommen. Der frühere Chef der rumänischen Geheimpolizei, Securitate Vlad, hat sich am zweiten Tag seines Prozesses vor dem obersten Gerichtshof in Bukarest für nicht schuldig erklärt. Der Ex-General sagte heute aus, er habe nur als Soldat Befehle empfangen und weitergegeben. Weiter behauptete er, seit Dezember den Kräften der Revolution und der Front zur nationalen Rettung gedient zu haben. Er selbst habe angeordnet, dass die Soldaten nicht auf Demonstranten schießen sollten. Vlad wird für die blutige Niederschlagung der Proteste in Temeschwar Ende vergangenen Jahres verantwortlich gemacht und ist wegen Beihilfe zum Völkermord angeklagt. Die Nachkriegsordnung geht ihrem Ende entgegen. In Moskau einigten sich heute beim Abschluss der 4+2-Gespräche die Außenminister der vier Siegermächte, DDR-Ministerpräsident de Maizière und Außenminister Hans-Dietrich Genscher, über die Bedingungen der deutschen Souveränität. Die Deutschlandpolitik bestimmt auch im Wesentlichen die Inhalte dieser Sendung. Die Lage am Golf, eine Zwischenbilanz der Pariser Konferenz der Vereinten Nationen für die ärmsten Länder und die Beratungen der nordrhein-westfälischen Landesregierung zur Ausgestaltung des Asylrechts sind die weiteren Themen. Gegen Ende der Sendung folgt wie immer der Blick an die Wall Street. Nach Moskau. Am Vorabend der Unterzeichnung des völkerrechtlichen Abschlussdokuments über die deutsche Souveränität standen Gespräche des sowjetischen Außenministers Eduard Schewardnadze mit seinen Amtskollegen aus Washington und Bonn im Mittelpunkt des Interesses. Bei diesen Begegnungen ging es um letzte Feinabstimmungen des Abkommens, mit dem die 2+4-Verhandlungen morgen beendet werden sollen. Ich hatte vor wenigen Minuten die Gelegenheit, mit unserem Korrespondenten Eduard Neumeier über den heutigen Tag in Moskau zu telefonieren. Hier sein Bericht. Außenminister Genscher hat heute Nachmittag mit dem amerikanischen Außenminister James Baker, mit dem britischen Außenminister Hurd, mit Eduard Schewardnadze und mit DDR-Ministerpräsident de Maizière, den Beteiligten, an der morgigen Schlussrunde gesprochen. Dabei ging es bei Schewardnadze natürlich überwiegend noch einmal um bilaterale Probleme, aber auch noch einmal um ein paar ganz wenige Punkte, die offen sind. Und er hat auch mit Baker wohl über einen Punkt gesprochen, nämlich die Frage der Bewegung der alliierten Streitkräfte nach 4 Jahren, das heißt nach Abzug der sowjetischen Truppen auf dem dann ehemaligen Gebiet der DDR, und betrifft die Frage, inwieweit alliierte westliche Verbände sich bei NATO-Manövern auf DDR Gebiet bewegen dürfen oder bewegen können. Es ist ja bekannt, dass bis zum Abzug der sowjetischen Truppen die Bundeswehr lediglich mit ihren Territorialeinheiten dort sein darf und die Alliierten gar nicht vertreten sein dürfen und auch NATO-Verbände der Bundeswehr nicht auf DDR-Territorium stationiert sein sollen. Inzwischen weiß man auch, wie das Kind heißen soll, dass die sechs Beteiligten, die vier alliierten Außenminister, DDR-Ministerpräsident de Maizière und Außenminister Genscher, unterzeichnen werden, entgegen früheren Absichten nicht nur paraffieren, sondern tatsächlich schon unterzeichnen. Das hat den sehr prosaischen Titel Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland. Sachlicher geht es nicht. Zusammen mit diesem Vertrag wird es vier weitere Abkommen geben, die bilateral zwischen der Sowjetunion und Deutschland skizziert sind, noch nicht unterschrieben werden. Ein Vertrag allerdings wird paraffiert und das paraffiert bedeutet, dass hier noch ein großer Unterzeichnungsakt folgen soll. Es handelt sich dabei um den zu paraffierenden großen politischen Vertrag und man geht davon aus, dass bei nächster sich bietender Gelegenheit und vielleicht ist das ja schon am 3. Oktober, wenn die Einigung sein wird und wenn Michail Gorbatschow unter Umständen die Einladung von Kanzler Kohl annimmt, nach Berlin zu kommen, dann wird dieser Vertrag auch unterzeichnet, der den Moskauer Vertrag von 1970 praktisch ablösen soll. Die Bundesrepublik wird Moskau für die Stationierung und den Abzug der sowjetischen Truppen aus der DDR bis Ende 1994 rund 12 Milliarden Mark bezahlen. Mit diesem Betrag soll neben der Stationierung und dem Truppenabzug auch der Bau neuer Wohnungen für die heimkehrenden Soldaten in der Sowjetunion beglichen werden. Weitere Informationen von Klaus Hofmeier. 12 Milliarden D-Mark, die in der Zeit zwischen 1991 und 1994 abgerufen werden, das ist also der Preis für die Zustimmung der sowjetischen Führung zum Vollzug der deutschen Einheit und zum Abzug sowjetischer Truppen aus dem DDR-Gebiet. Diese Summe liegt beträchtlich unter der sowjetischen Ausgangsforderung, die nunmehr in Bonn auf 18,5 Milliarden Mark veranschlagt wird. Nach den ursprünglichen sowjetischen Vorstellungen sollten davon 11 Milliarden Mark in den Wohnungsbau fließen, 4 Milliarden D-Mark wurden gefordert für den Aufenthalt sowjetischer Truppen im DDR-Gebiet und 3 Milliarden für ihren Abzug. Eine halbe Milliarde Mark sollten Umschulungsprogramme kosten. Nunmehr sollen diese vier Bereiche mit 12 Milliarden Mark bedient werden. Die Verteilung auf die genannten Positionen ist in Bonn bisher nicht bekannt. Geregelt werden in dem Überleitungsvertrag auch noch folgende Punkte. Zunächst wird der kumulierte positive Handelsbilanzsaldo der DDR gegenüber der Sowjetunion, der auf umgerechnet 10 Milliarden Mark beziffert wird, in einen Kredit für einen Zeitraum von 4 bis 5 Jahren umgewandelt. Die Zinsen müsste Bonn tragen. Bis Mitte nächsten Jahres wollen die Vertragspartner ein Verfahren zur Umrechnung von Transferrubeln in konvertible, sprich westliche Währung entwickeln und dann eine Vereinbarung über eine Schuldenregelung so treffen, dass der Sowjetunion keine finanziellen Belastungen entstehen. Im Klartext läuft das auf eine zumindest teilweise Abtragung sowjetischer Restschulden durch sowjetische Lieferungen hinaus. Geregelt wird ferner die Übertragung sowjetischer Liegenschaften in deutscher Hand. Die Verwertung soll nach Bonner Angaben zu Marktbedingungen erfolgen. Altlasten sollen den Vermögenswert vermindern. Ähnliches gilt für die zum 01.01.91 geplante Auflösung der Wismut AG, einer deutsch-sowjetischen Aktiengesellschaft im Dienste der Urangewinnung. Sowohl bei der Verwertung sowjetischer Liegenschaften als auch bei der Auflösung der Wismut AG wird eine gemischte Kommission tätig sein. Ob hier und insbesondere bei Behandlung sowjetischer Altschulden gegenüber der bisherigen DDR oder im Zusammenhang mit dem versprochenen Vertrauensschutz bei Lieferverträgen zwischen der DDR und der UdSSR weitere Haushaltsrisiken entstehen, bleibt abzuwarten. Fest steht, die auf den Bund zukommenden Belastungen durch den Vollzug der deutschen Einheit plus Überleitungsvertrag sind auch so schon eindrucksvoll. Geht es nach der SPD, die sich die Mühe gemacht hat, den vom Bundeskanzler angekündigten Kassensturz schon jetzt selbst vorzunehmen, dann droht so etwas wie ein Finanzchaos. Den dritten Nachtragshaushalt des Bundes in diesem Jahr, mit dem unter anderem neue Milliardenlöcher in der Sozialversicherung der DDR gestopft werden sollen, beziffern die SPD-Haushälter auf 25 bis 27 Milliarden Mark, wobei bestimmte Risiken, wie zum Beispiel Bürgschaftsausfälle, noch nicht berücksichtigt sind. Ohne Sparmaßnahmen müsste das Haushaltsdefizit des Bundes, das bisher auf 31 Milliarden Mark veranschlagt war, entsprechend ansteigen. Für den gesamtdeutschen Haushalt 91 errechnete die SPD ein Defizit in Höhe von gut 60 Milliarden D-Mark. Nochmals nach Moskau. Im obersten Sowjet der UdSSR haben heute erwartungsgemäß erbitterte Auseinandersetzungen über Tempo und Ausmaß der angestrengten Wirtschaftsreformen begonnen, die auch Veränderungen in der politischen Struktur der Sowjetunion zur Folge haben werden. Über die Beratungen nochmals Eduard Neumeier. Dass zwischen Michail Gorbatschow und seinem Ministerpräsidenten Nikolai Ryzhkov Differenzen über den Kurs der Wirtschaftsreformen bestehen, war seit langem kein Geheimnis. Aber dass sie gleich heute, am ersten Tag der Beratungen des obersten Sowjets, über eine ganze Anzahl von Wirtschaftsgesetzen und über die Programmankündigung aufbrechen würden, war denn doch eine Überraschung. Nikolai Ryzhkov sprach heute früh als erster und plädierte für den Übergang von der Planwirtschaft zur regulierten Marktwirtschaft. Er legte noch kein Konzept vor, versprach es aber für die nächste Zeit. Dass dann Michail Gorbatschow ans Rednerpult ging und klarstellte, er werde bereits morgen ein Konzept vorstellen, und zwar dem obersten Sowjet, zeigt, dass er eine Machtdemonstration im Sinne hat. Denn bis heute früh war lediglich bekannt, dass eine gemeinsame Kommission, die Gorbatschow und Boris Jelzin, der große Gegenspieler, aus ihren wirtschaftspolitischen Beratern gebildet haben, bisher völlig uneins war. Die um Ryzhkov versammelten Berater wie Leonid Abalkin oder Abel Agandigian wenden sich teilweise mit durchaus ehrenwerten Argumenten gegen eine Radikalkur. Zwar sind auch sie für die Einführung von Marktwirtschaft, aber sie legen doch auf das Adjektiv regulierte Marktwirtschaft Wert, das dem Staat auf mittlere Sicht eine steuernde und korrigierende planerische Funktion gibt. Gorbatschow muss folglich entschlossen sein, diese Kommission noch heute durch ein Machtwort die Richtung zu weisen. Und er hat auch gezeigt, dass er seinem Berater Stanislav Schatalin dabei mehr vertraut als den anderen Ratgebern. Ryzhkov berief sich heute früh darauf, dass der Volkskongress, das über 2000 Mitglieder zählende Verfassungsorgan, seinem wirtschaftlichen Konzept zu folgen bereit sei. Nur, das Neue kennt der Volkskongress noch nicht. Das Alte aber war vom obersten Sowjet bereits verworfen worden. Gorbatschow hat heute früh mit seiner Intervention womöglich die Weichen für eine entscheidende Mitwirkung des obersten Sowjets gestellt, indem er klar macht, dass er für radikale Reformen ist. Nach jahrelangem Verzögern und verantwortungslosem Experimentieren hat er eine Gegenposition zum Ministerpräsidenten markiert. Dies kann nur als eine Ermutigung dafür verstanden werden, dem Ministerpräsidenten das Amt aus der Hand zu nehmen. Wenn Gorbatschow davor warnte, die Institutionen zu erschüttern, dann kann er unmöglich vor dem Sturz Ryzhkovs gewarnt haben. Der nämlich trägt durch seinen Mauern gegen radikale Reformen zur Erschütterung des ganzen Staates bei. Im obersten Sowjet, der Ryzhkov bereits im Frühsommer eine Abfuhr erteilt hatte, als er massive Preiserhöhungen ankündigte, sitzen nicht wenige, die entschlossen sind, zum Ende Ryzhkovs noch in dieser Woche beizutragen. Der Vorsitzende des Leningrader obersten Sowjets, Anatoli Sobchak, hat 40 Gleichgesinnte um sich versammelt, die darauf dringen wollen, dass Ryzhkov die Vertrauensfrage stellt. Und wie die ausgeht, ist schon fast nicht mehr offen. Und sie wird ihm auch kaum erspart bleiben, denn wenn sich morgen zeigen sollte, dass Gorbatschow voll auf die Kräfte des Marktes setzen will, dann ist Ryzhkov nicht der Mann, dieses Programm auch auszuführen. Wir haben heute gemeinsam festgestellt, dass wir bereit sind, am 1. Oktober 1990 ein Dokument zu unterzeichnen, mit dem die Vier-Mächte-Rechte suspendiert werden bis zum Inkrafttreten des Vertrages. Die Suspendierung wird wirksam werden mit dem 3. Oktober 1990, dem Tag der Deutschen Einheit. Das heißt, die Vier-Mächte werden ihre Rechte, die juristisch fortbestehen bis zum Inkrafttreten des Vertrages, nicht ausüben. Damit wird das Vereinigte Deutschland am 3. Oktober nicht mehr in seiner Souveränität eingeschränkt sein. Über den historischen Tag in Moskau gleich mehr in unserem ersten Beitrag. Anschließend Reaktionen aus Bonn zum Abschluss der 2+4-Gespräche. Gleich mehrere Berichte haben wir zum Thema Golfkrise im Angebot. Unter anderem Beiträge aus Amman, Washington, London und auch aus Straßburg, wo heute das Europaparlament über die Krisensituation im Mittleren Osten debattierte. Aus Ost-Berlin informieren wir Sie über den anhaltenden Streit um die Zukunft der Stasi-Akten und über neue Erkenntnisse in Sachen Enttarnung von Stasi-Offizieren, diesmal im Zuständigkeitsbereich von DDR-Innenminister Peter Michael Distel. Abschließend behandeln wir das Thema Wahlkampfkostenerstattung für die Parteien in Nordrhein-Westfalen. Der Bund der Steuerzahler hat sich nämlich in dieser Angelegenheit zu Wort gemeldet. Informationen von der New Yorker Börse und die Presseschau beenden unser Programm. Kommen wir zum Tagesthema. Der Abschluss der 2+4-Gespräche in Moskau. Mit der Unterzeichnung des Vertrages, der aus 10 Artikeln besteht, hat sich Grundlegendes am Status Deutschlands verändert. Als Schlussstrich unter die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges bezeichnete Eduard Schewardnadze das Abkommen. Den Tag in Moskau fasst unser Korrespondent Hans-Jörg Krieger zusammen. Rechtlich betrachtet wird Deutschland nach seiner Vereinigung am 3. Oktober kein völlig souveräner Staat sein. De facto aber werden ab diesem Tag keine Vorrechte der 4 Siegermächte des Zweiten Weltkrieges mehr bestehen. Sie werden dann ausgesetzt. Das war die große Neuigkeit, die Bundesaußenminister Genscher heute auf der Pressekonferenz zum Abschluss der letzten Runde der 2+4-Gespräche verkünden konnte. Die Außenminister wollen am 1. Oktober in New York einen entsprechenden Beschluss fassen, mit dem man auch gestern nicht sicher rechnen konnte. Möglich erschien ebenso, dass die Rechte der USA, der Sowjetunion, Frankreichs und Großbritanniens über Deutschland fortgelten würden, bis zu dem Tag, an dem die Ratifizierung des heute in Moskau unterschriebenen Vertrages abgeschlossen sein wird. Und dieser Prozess kann sich noch etliche Monate hinziehen. Damit haben die Deutschen gewissermaßen noch eine Zugabe erhalten zu dem großen Erfolg, mit dem für sie die 2+4-Gespräche zu Ende gegangen sind. Bundesaußenminister Genscher und DDR-Ministerpräsident de Maizière, der hier die Außenministerfunktion wahrgenommen hat, sprachen denn auch von einem glücklichen Tag. Dem war allerdings eine für alle Beteiligten anstrengende Nacht vorausgegangen, denn bis zuletzt hatte die britische Regierung den geplanten Ablauf durch den Anspruch auf das Recht gefährdet, ab 1995, also nach dem Abzug auch des letzten Sowjetsoldaten vom Boden der heutigen DDR, auf diesem Gebiet militärisch zu üben. Dank sowjetischem Verständigungswillen konnte ein Kompromiss gefunden werden, der es in die Entscheidungsgewalt der deutschen Regierung stellt, Manöver anderer westlicher Staaten zuzulassen, unter Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen aller Vertragsparteien, wie es heißt. Sicherheitsinteressen werden aber, so wird in der Bonner Delegation angedeutet, in der zweiten Hälfte der 90er Jahre wohl kaum noch derartige Militärübungen notwendig machen. Dazu passt, dass auf dem Territorium der heutigen DDR nach dem Abzug der sowjetischen Streitkräfte zwar doppelt, also atomar wie konventionell verwendbare Waffenträgersysteme stationiert werden dürfen, aber nur für einen konventionellen Einsatz auszurüsten sind. Dies sind Details des Vertrages, der mit insgesamt 10 Artikeln und einer Protokollerklärung einen Schlussstrich zieht unter die, wie es der sowjetische Außenminister Schewardnadze formulierte, Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges. So werden die Grenzen des künftigen Deutschlands beschrieben, das aus der Bundesrepublik, der DDR und Berlin bestehen wird und die beiden deutschen Regierungen verpflichtet, die entsprechenden Änderungen am Grundgesetz vorzunehmen. Enthalten ist ein Gewaltverzicht der Deutschen sowie der Verzicht auf Herstellung und Besitz sowie auf Verfügungsgewalt über atomare, biologische und chemische Waffen. Für die Personalstärke der künftigen deutschen Streitkräfte wurde eine Obergrenze von 370.000 Mann festgeschrieben. Die soll in 3 bis 4 Jahren erreicht sein. Bis Ende 1994, bis zum Abzug der sowjetischen Streitkräfte, dürfen nur Verbände der Territorialverteidigung auf dem heutigen DDR-Gebiet stationiert werden. Und ebenso lange können amerikanische, britische und französische Truppen neben Verbänden der Bundeswehr in Berlin bleiben. Und der für die Deutschen wichtigste Punkt, die 4 Siegermächte beenden mit dem Abschluss des Ratifizierungsverfahrens ihre Rechte und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes. Auch wenn Bundeskanzler Helmut Kohl bei der feierlichen Unterzeichnung in Moskau nicht dabei war, für ihn ist der 12. September in allererster Linie ein politischer Erfolg. Die positive Resonanz über die nun festgeschriebene volle Souveränität des geeinten Deutschlands war heute im politischen Bonn allerdings überall zu spüren. Dieter Kopp berichtet über Reaktionen aus Bonn zum Moskauer Vertrag. Das politische Bonn ist zufrieden, ja dankbar, dass die 2+4-Gespräche heute in Moskau erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Bundeskanzler Kohl sprach in seiner ausführlichen Stellungnahme vom 12. September als einem weiteren Schlüsseldatum auf dem Weg zur deutschen Einheit. Das Verhandlungsergebnis spiegelt nach seinen Worten die eigenen Ziele in umfassendem Maße wider. Zum einen werde die volle Souveränität unseres Landes wiederhergestellt. Damit verbunden sei die Freiheit, über die Zugehörigkeit zu einem Bündnis eigener Wahl zu entscheiden. Schließlich werde für den Abzug der sowjetischen Streitkräfte vom Gebiet der heutigen DDR ein verbindlicher Zeitplan festgelegt. Ausdrücklich würdigte Kohl, dass sich die deutsche Einheit im Einvernehmen mit allen Europäern vollziehe. Ich sage dies, fügte er wörtlich hinzu, mit besonderem Blick auf Polen und die parallelen Entschließungen des Deutschen Bundestages und der Volkskammer zur Grenzfrage. Der Bundeskanzler hob weiter hervor, dass beide deutsche Regierungen bedeutsame Schrittmacherdienste auf dem Weg zu mehr Abrüstung geleistet hätten. Einmal durch die Bestätigung ihres verbindlichen Verzichts auf ABC-Waffen, zum anderen durch die Reduzierung der Truppenstärken um 45%. Breitenraum nahm in der Kanzlererklärung auch die, wie Kohl sich ausdrückte, zukunftsgewandte Entwicklung der deutsch-sowjetischen Beziehungen ein, für die in diesen Tagen in Moskau Marksteine gesetzt würden. Viel Lob hatten auch CSU und FDP für die 2+4-Einigung übrig. Der FDP-Vorsitzende Graf Lambsdorff sprach dabei von einem großen persönlichen Erfolg von Bundesaußenminister Genscher. Die Sozialdemokraten stellten den Dank an die Siegermächte und das Einvernehmen mit den Nachbarn in den Vordergrund. Ganz oben stehe die Bestätigung des endgültigen Charakters der deutsch-polnischen Grenze, für die die SPD lange gekämpft habe, sagte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Imke. Unbeeindruckt zeigte sich der Bund der Vertriebenen, der sich mit der Anerkennung der polnischen Westgrenze nicht abfinden mag. In seiner Stellungnahme heißt es, die bisherigen Berichte aus Moskau ließen schweres völkerrechtliches Unrecht und einen gefährlichen politischen Unruheherd anstatt einer zäh und sorgfältig auszuhandelnden gesamteuropäischen Nachkriegsordnung befürchten. Von Moskau und Bonn nach Ostberlin. Dort stand heute DDR-Innenminister Peter Michael Distel im Kreuzfeuer der Kritik. Grund des Anstoßes an seiner Person: im Zuständigkeitsbereich seines Ministeriums wurden gleich mehrere Mitarbeiter als Stasi-Offiziere enttarnt. Gleichwohl verwahrte sich der Beschuldigte gegen den Vorwurf, er behindere die Demaskierung belasteter Mitarbeiter. Dass die Aufarbeitung der Stasi-Vergangenheit rund 3 Wochen vor der deutschen Einheit etwas langsam verläuft, räumte er allerdings ein. Aus Ostberlin Ulrich Leithold. Erneut hatte sich DDR-Innenminister Peter Michael Distel gegen den Vorwurf zu verteidigen, er arbeite mit ehemaligen hochrangigen Mitarbeitern der Staatssicherheit zusammen und veranlasse deren Entlassung aus seinem Ministerium nur schleppend. Von den sogenannten Eube-Offiziere im besonderen Einsatz der Stasi, die in den 80er Jahren über wichtige Schaltstellen der Macht verteilt worden waren, will Distel zum ersten Mal im Juni erfahren haben. Dem Komitee zur Auflösung der Sicherheitsdienste habe er damals den Auftrag erteilt, entsprechendes Material zusammenzustellen. Das sei dem Sonderausschuss der Volkskammer Ende Juni übergeben worden. Nach mehrfacher Aufforderung an den Ausschuss seien die Informationen erst am 6. September, also in der vergangenen Woche, ausgehändigt worden. Das Material sei erforderlich, um unerkannte Stasi-Offiziere in den Ministerien enttarnen und entlassen zu können. Seit letzter Woche sei er, Distel, nun im Besitz von 2 Listen, einer mit 57 Namen, einer mit 15 Personenkennziffern von Offizieren im besonderen Einsatz. Bisherige Nachforschungen sagen aus, dass 13 Mitarbeiter im MDI beziehungsweise in unmittelbaren Einrichtungen, hier insbesondere im Zentralen Kriminalamt, 47 Mitarbeiter in nachgeordneten Dienststellen, Bezirksbehörden der Deutschen Volkspolizei, Schulen und Ähnlichen und 12 Personen noch nicht als Angehörige meines Bereiches festgestellt werden konnten. Von den insgesamt 60 festgestellten Mitarbeitern wurden 16 bereits entlassen, 26 beurlaubt. In 18 Fällen erfolgt eine weitergehende Überprüfung. Auch im Medienministerium seien inzwischen 14 Eubes entdeckt worden. 10 wurden entlassen, 4 hatten zum Zeitpunkt der Enttarnung nicht mehr dort gearbeitet. Regierungsstaatssekretär Matthias Gehler kritisierte in diesem Zusammenhang ebenso wie der Innenminister, dass Namen von Stasi-Offizieren häufig zunächst in der Presse und erst dann in den Ministerien bekannt würden. Distel gab zu, dass es hier einen Absprachebedarf gäbe. Wegen Umfang und Komplexität der Materie könne eine Bearbeitung nicht schneller als geschehen erfolgen. Distel: Ich bin ja Innenminister und ich bin kein Hellseher. Ich kann also Personen nur dann entfernen, wenn ich Kenntnis habe über ihre Gespräche, über ihre Vergangenheit. Ich habe also bis zum Freitag Gespräche geführt, persönliche Gespräche geführt, in dem mir umstellten Bereich mit Staatssekretären, Abteilungsleitern, Sekretärinnen und dergleichen und habe im Rahmen dieser persönlichen Gespräche einige, ich kann jetzt die Zahlen nicht sagen, ehrliche Menschen angetroffen, die mir gesagt haben, ja, ich habe eine Berührung und die habe ich dann entfernt. Erstmalig konnte ich reagieren am Freitag und ich habe Ihnen die Zahlen dargestellt. Am Freitag habe ich die Listen erhalten, wurde meinem Ministerium diese Listen überstellt und wir haben die entsprechenden Personalentscheidungen getroffen. Aber es ist höchste Eisenbahn, dass wir dieses Problem vor der Vereinigung oder vor dem Beitritt lösen. Und dazu werde ich den Ausschuss bitten, ohne jetzt wechselseitig Schuldzuweisungen bitten, so schnell wie möglich das Material aufzubereiten und den Ministerien zur Verfügung zu stellen. Später räumte Diesel ein, dass ein Abschluss der Arbeiten nicht bis zum 3. Oktober möglich sei. Trotz offenkundiger Kritik am zeitlichen Ablauf bescheinigte Diesel dem Volkskammerausschuss zur Klärung der Stasi-Problematik ordnungsgemäßes Arbeiten. Dass Akten verschwunden sind, bestätigte er nochmals. Dass aber hochrangige Politiker ihre Akte hätten verschwinden lassen, er selbst eingeschlossen, wies der Innenminister weit von sich. Dass Ministerpräsident de Maizière Stasi-Kontakte gehabt hätte, hält Diesel für völlig ausgeschlossen. Wir bleiben beim Thema. Seit Tagen halten rund 20 Bürgerrechtler der DDR das ehemalige Gebäude des Staatssicherheitsdienstes in der Normannenstraße besetzt. Es geht ihnen um die Zukunft der dort gelagerten rund 6 Millionen Akten. Die Besetzer, unter ihnen auch Bärbel Bohley, fürchten neuerlichen Missbrauch der akribisch gesammelten Daten. Zwischen Bonn und Ost-Berlin wird schon seit Tagen diesbezüglich verhandelt. Man sucht, bisher vergeblich, nach einem Kompromiss. Ansgar Hocke berichtet. Wer zu den Besetzern, den Hungerstreikenden im Haus Nummer 7 auf dem Gelände der einstigen Machtzentrale der Staatssicherheit will, der bekommt von der Polizei vor Ort im Berliner Bezirk Lichtenberg weiterhin mitgeteilt, Zutritt verboten. Denn dort, so der Innenminister, lagern Akten, die vom höchsten staatspolitischen Interesse sind und somit könne der freie Zugang nicht erfolgen. Um die Frage des Zugangs zu den Akten, genau darum geht es aber denen, die seit über einer Woche das Gebäude nicht verlassen wollen und mit dem, was Staatssekretär Krause bisher in Bonn mit Innenminister Schäuble ausgehandelt hat, sind sie nicht zufrieden. Wir gehen in einen Hungerstreik, weil wir nicht von einer alten in eine neue Unmündigkeit geraten wollen, erklärte Reinhard Schuld vom Neuen Forum. Und die Malerin Bärbel Bohley meinte, solange wie es noch die Möglichkeit gibt, dass unsere Forderungen erfüllt werden, solange es diese Hoffnung noch gibt, werden wir auch hungern. Die Hungerstreikenden erhoffen sich vor allem von der morgigen Volkskammersitzung einen Durchbruch für ihre Interessen. Für Bärbel Bohley lautet die Hauptforderung. Eine der wichtigsten ist natürlich, dass das Gesetz vom 24.08. in den Einigungsvertrag kommt und nicht so ein Anhängsel bleibt, was nachher bei anderen Mehrheiten im gesamtdeutschen Parlament durchaus unter den Tisch fallen kann, dieses Anhängsel. Wir wollen wirklich, dass dieses Gesetz fortlaufendes Recht wird. Über die Personendossiers, so wiederholten auch heute die hungerstreikenden Besetzer, sollte niemand anders als die Opfer entscheiden. Anderes Material muss juristisch und historisch aufgearbeitet werden. Jeder Zugriff von Seiten der Nachrichtendienste muss unterbleiben. Auch die Abgeordneten des Bundestages müssten endlich zur Kenntnis nehmen, wie wichtig die Bürgerrechtler das Thema Stasi-Akten nehmen. Die Meldung des Tages aus der Golfregion kam heute nicht aus Bagdad, sondern aus Teheran. Unerwartet scharf hat sich dort der iranische geistliche Führer Ayatollah Ali Khamenei gegen die Truppenpräsenz der Amerikaner gewandt. Der Iran, so Khamenei weiter, werde es den Amerikanern niemals gestatten, am persischen Golf Fuß zu fassen. Er gab US-Präsident George Bush den Hinweis, er und seine Landsleute mögen sich daran erinnern, wie eine Zahl begeisterter jugendlicher Moslems sie aus Libanon getrieben haben. Den Kampf gegen die Amerikaner erklärte Khamenei konsequenterweise zum islamischen Heiligen Krieg. Aus Amman berichtet Marcel Pott. Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Khamenei, hat den Truppenaufmarsch der USA am Golf auf das Schärfste kritisiert und den Kampf gegen die amerikanische Präsenz in Saudi-Arabien als Heiligen Krieg bezeichnet. Radio Teheran zitierte den iranischen Führer mit den Worten, der Kampf gegen die amerikanische Aggression sowie gegen die Gier, die Pläne und die Politik der USA am persischen Golf komme einem Heiligen Krieg im Namen Allahs gleich. Jeder, so Ayatollah Khamenei, der auf diesem Pfad den Tod finde, sei ein Märtyrer. Er betonte darüber hinaus, der Iran werde den Vereinigten Staaten nicht erlauben, sich in der Region festzusetzen, vor allem nicht in Saudi-Arabien, wo die heiligen Stätten des Islam lägen. Die Erklärung Khameneis ist die bisher härteste Zurückweisung des von den USA angeführten westlichen Truppenaufmarschs am Golf. Teheran hat die irakische Invasion Kuwaits ebenfalls verurteilt und wiederholt bekräftigt, das Handelsembargo gegen den Irak einhalten zu wollen. Der Hinweis von Ayatollah Khamenei, die Bewahrung der regionalen Sicherheit am Persischen Golf liege in erster Linie in den Händen der Anrainerstaaten, lässt darauf schließen, dass die ungewöhnlich scharfe Kritik als Warnung an Washington dient, von dem Vorhaben abzusehen, ein Sicherheitsbündnis am Golf unter Führung der USA ins Leben zu rufen. US-Außenminister Baker hatte einen solchen Plan vor wenigen Tagen angekündigt. Bei genauer Prüfung der Bemerkungen von Ayatollah Khamenei fällt auf, dass er im Grunde von der bisher eingehaltenen Linie, die die iranische Haltung in der Golfkrise bestimmt hat, nicht abgewichen ist. Denn jenseits seiner revolutionär-islamischen Rhetorik gegen die USA sagt der iranische Führer deutlich, dass Teheran die Expansionsgelüste des Irak zurückweist. Wie schon bei früherer Gelegenheit, so der Ayatollah, erkläre der Iran seine Bereitschaft, mit den Staaten am Persischen Golf zusammenzuwirken, um die Sicherheit in der Region wiederherzustellen und die Hände derjenigen abzuschlagen, die mit ihrer Aggression die Rechte anderer verletzten. Dieser Satz ist nach Einschätzung politischer Beobachter im Nahen Osten auf den Irak und die Annexion Kuwaits gemünzt. Beim Gipfeltreffen in Helsinki war viel die Rede von einer neuen politischen Weltordnung. Gemeint war damit das Ende des Kalten Krieges und die neue enge Zusammenarbeit zwischen den Supermächten. In einer Rede vor beiden Häusern des Kongresses nahm US-Präsident George Bush heute noch einmal den Faden auf. Gleichzeitig aber ist aus den USA immer deutlicher zu hören, dass den Amerikanern die Unterstützung der Verbündeten gegen den Irak zu spärlich ist. Vor allem Japan und Deutschland müssen sich Vorwürfe gefallen lassen. Angesichts des enormen Haushaltsdefizits der Amerikaner wird ihnen die finanzielle Belastung durch die Golfkrise langsam zu viel. Aus Washington dazu Giselher Sorge. George Bushs Golf- und Gipfelbilanz fiel schonungslos aus. Seine Landsleute stellte er darauf ein, dass der Aufenthalt der amerikanischen Soldaten in der Wüstenregion lange, möglicherweise sogar Jahre dauern kann und dass dieses Unternehmen Wüstenschild den Amerikanern große Opfer abverlangen wird. Aber, und das war die Botschaft der Bush-Rede, jetzt, nach dem Ende des Kalten Krieges, sei eine neue Partnerschaft zwischen den Nationen gefragt, damit eine neue Weltordnung entstehen kann. In dieser neuen Weltordnung dürfe nicht mehr das Gesetz des Dschungels regieren, und damit meinte Bush Iraks Überfall auf Kuwait, sondern sollten Recht und friedlicher Ausgleich dominieren. Es sei das erste Mal, dass nunmehr Diktatoren wie Saddam Hussein nicht mehr von der lähmenden West-Ost-Konfrontation profitieren könnten, sondern dass die Vereinten Nationen nunmehr endlich jene Rolle spielen könnten, die ihren Gründern vorschwebte. Bisher hatte der amerikanische Präsident vornehmlich mit den wirtschaftlichen Folgen und der destabilisierenden Wirkung seinen Golfeinsatz gerechtfertigt. Nun rückte er das Prinzip der neuen Weltordnung in den Vordergrund seiner Begründungen, zum einen, um auch zu Hause mehr und vor allem dauerhaftes Verständnis für diese seit Vietnam größte Militäraktion der USA zu wecken und zum anderen, um auch die internationale Gemeinschaft stärker an diesem Testfall für ein neues Krisen- und Friedensmanagement zu beteiligen. George Bush ging dabei durchaus maßvoll zu Werke. Zwar konstatierte er, dass die amerikanische Führungsrolle beim Aufbau dieser neuen Weltordnung vorläufig unersetzbar sei, doch gleichzeitig räumte Bush ein, wenn die USA führen wollten, müssten sie auch stark und vital und nicht durch einen riesigen Schuldenberg oder enorme Ölabhängigkeit gelähmt sein. Der Präsident nahm damit auch seine Politik und den Kongress in die Pflicht, die Haushaltsdefizite abzubauen sowie eine neue Energiepolitik durchzusetzen, damit Amerika seine Supermachtrolle weiter wahrnehmen kann und nicht verspielt. Den Verbündeten bescheinigte Bush zwar ganz allgemein, dass sie bei der Lastenübernahme gut antworteten, doch im Kongress nimmt die Kritik insbesondere an Japanern und Deutschen sichtbar zu, jetzt nur mit Bagatellbeiträgen das Gemeinschaftsunternehmen Golf zu unterstützen. Diese Kritik rührt zwar vielfach aus alten Vorurteilen über die lauen und unentschlossenen Verbündeten her und sie ignoriert sowohl die 2 Milliarden der EG wie auch die 2 Milliarden der Japaner sowie die zweistelligen Milliardensummen der Deutschen für osteuropäischen Wirtschaftsaufbau und sowjetische Truppenstationierung, obwohl gerade diese Beiträge zur Stabilisierung in Osteuropa und zur Festigung der Demokratie dort dienen. Doch da nun völlig neue Ansätze in der Diskussion der Lastenteilung auftauchen und dieses Thema die transatlantischen Beziehungen erheblich belasten könnte, empfiehlt es sich, darüber eingehender miteinander zu reden und einmal einige Grundregeln für die Aufgaben- und Lastenteilung festzuschreiben. Sonst bleiben Verstimmungen hüben wie drüben nicht aus. Schon immer zählten die Briten zu den zuverlässigen Verbündeten der Amerikaner, wenn es galt, Solidarität zu zeigen und vor allem auch zu demonstrieren. Musterbeispiel für amerikanisch-britischen Gleichschritt auf der internationalen Politbühne, die Ära Reagan-Thatcher. Auch George Bush kann in der Golfkrise auf eine loyale Maggie Thatcher zählen. Wenn es um die Verteidigung westlicher Interessen geht, ist die eiserne Lady immer entschlossen. So auch jetzt, denn Großbritannien schickt sich an, Bodentruppen und Panzer an den Persischen Golf zu entsenden. Näheres dazu jetzt von unserer Korrespondentin Margarete Limberg aus London. Die Briten werden ihre militärische Präsenz am Golf verstärken. Es sollen, das steht im Prinzip fest, nun auch Bodentruppen und Panzer in die Krisenregion geschickt werden. Bisher hat der militärische Beitrag der Briten rein symbolischen Charakter. 3 Kampfflugzeugstaffeln, einige Kriegsschiffe. Eine Verstärkung hatte Margaret Thatcher bereits in der Sondersitzung des Unterhauses vor knapp einer Woche angekündigt. Und zu Beginn dieser Woche hatte ja US-Außenminister James Baker die Verbündeten aufgefordert, es nicht den Amerikanern allein zu überlassen, Saddam Hussein militärisch in Schach zu halten. Das lassen sich die Briten, die als erste der amerikanischen Verbündeten überhaupt Militär nach Saudi-Arabien geschickt haben, nicht zweimal sagen. Jetzt hat das Verteidigungsministerium den Auftrag, bis Ende dieser Woche Einzelheiten auszuarbeiten. Denkbar ist etwa die Entsendung einer der zurzeit noch in Deutschland stationierten Brigaden. Das wären insgesamt etwa 7.000 bis 8.000 Mann, inklusive Unterstützungstruppen und Wartungspersonal, etwa 100 Panzer. Angesichts der überwältigenden irakischen Panzerüberlegenheit käme dies den USA, wie sie selbst betonen, sehr viel gelegener als etwa die Entsendung eines Flugzeugträgers. Freilich, die logistischen Probleme sind gewaltig. Der Transport allein würde mindestens 4 Wochen dauern. Wie im Falklandkrieg müssten Passagierfähren dafür requiriert werden. Auch innenpolitisch könnten sich Schwierigkeiten ergeben. Im Parlament hatte die Opposition noch überwältigende Unterstützung für den Kurs der Thatcher-Regierung demonstriert. Jetzt fürchtet sie, dass Bilder britischer Panzer auf dem Weg in den Nahen Osten die Spannungen noch gefährlich anheizen könnten. Im britischen Außenministerium will man zunächst den Sanktionen Zeit lassen, ihre Wirkung zu zeigen. Dort ist man nicht erpicht auf eine baldige militärische Operation. Die Entscheidung, Panzer und Bodentruppen zu entsenden, ist vor allem politisch gemeint, als demonstrativer Akt der Solidarität mit den USA, die sich darüber beklagen, dass im Falle eines Krieges allein ihre Soldaten den Kopf hinhalten müssen und sich den Gefahren eines chemischen Angriffs aussetzen. Die Briten wollen beweisen, dass sie, anders als etwa die Deutschen, wie hier immer wieder betont wird, nicht nur reden, sondern auch zum Handeln bereit sind. Und Saddam Hussein soll wissen, dass die Briten im Falle des Falles kampfbereit sind. Außerdem sichert man sich so rechtzeitig Einfluss für spätere Zeiten. Im Großen und Ganzen ziehen die beiden Supermächte USA und Sowjetunion mit den Europäern und Japan an einem Strang, wenn es um das Vorgehen gegen Saddam Hussein geht. Trotzdem gibt es Unterschiede innerhalb der Anti-Irak-Front. Ein kompliziertes Gebilde wie das der Europäischen Gemeinschaft kann in seiner Haltung zur Golfkrise nur eine Konsensposition vertreten, der alle Mitgliedsländer zustimmen können. Zu einer Dringlichkeitssitzung kamen heute die EG-Parlamentarier in Straßburg zusammen. Was sie zur Krise am Golf beschlossen haben, sagt ihnen Burkhard Birke. Die Krise am Golf wird zum Prüfstein für die Europäische Gemeinschaft und ihre Institutionen. Eine davon, das heutige Debattenforum, das Europaparlament, hat wieder einmal zu langsam und behäbig reagiert, so der Tenor. Abgeordnete wie der französische Ex-Präsident Giscard d'Estaing gaben zu verstehen, mit einer Dringlichkeitsdebatte erst 40 Tage nach Beginn der Krise habe das Europaparlament wieder einmal eine Chance versäumt, seine Autorität zu unterstreichen und für mehr Kompetenz zu werben. Dennoch, nach der Devise »Besser spät als nie«, brachte die Volksvertretung der Gemeinschaft in einer mit großer Mehrheit verabschiedeten Resolution ihre Abscheu vor der irakischen Aggression zum Ausdruck. Die Verletzung des Völker- und des Menschenrechts wurde auf das Schärfste verurteilt und die Entschlossenheit der internationalen Staatengemeinschaft begrüßt. Einer friedlichen Lösung auf dem Verhandlungsweg räumt das Europaparlament absolute Priorität ein. Die Resolutionen der Vereinten Nationen, in denen die Freilassung der festgehaltenen Ausländer, der Rückzug der irakischen Truppen aus Kuwait und die Annullierung der Annexion gefordert werden, müssen von Saddam Hussein vorbehaltlos respektiert werden. Um dies zu erreichen, ist das verhängte Embargo nach Auffassung des Europaparlaments auf alle Fälle durchzusetzen, möglichst unter Rückgriff auf politische und diplomatische Maßnahmen. Gewalt und der Verlust von Menschenleben sind zu vermeiden. Grundsätzlich wurde die Initiative der Supermächte gut geheißen und die Bereitschaft der Europäer zu zusätzlichen Maßnahmen im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen signalisiert. Der italienische Ratspräsident Giulio Andreotti unterstrich aber den Wunsch der Europäer, eine stärkere Rolle zu spielen. Andreotti sprach, wie auch Kommissionspräsident...